WDR 5. Neugier genügt. Früher Abend, kurz vor 19 Uhr. Im New Yorker Untergrund ist es warm und ein bisschen feucht. Die Stahlträger, die das schwere Gewicht der Großstadt halten, sind rostig. Hier unten ist New York düster, fast modrig und wirkt so gar nicht modern. Hier müssen die Menschen für einen Augenblick zur Ruhe kommen, warten, während das Donnern der Züge jedes Gespräch übertönt. Ich steige in den L-Train. Das ist die U-Bahn-Linie, die sich von der Endstelle 14. Straße im Westen der Halbinsel einmal quer durch Downtown Manhattan nach Brooklyn schlängelt. Immer im Untergrund, zu jeder Tages- und Nachtzeit im Minutentakt. Ein winziges Zahnrad in der großen Maschine New York. Jetzt ist Feierabendzeit, der Zug ist voll, ich setze mich und tue das, was die meisten um mich herum machen. Ich stecke mir Kopfhörer in die Ohren, lehne mich zurück. These downtown trains are full of all those Brooklyn girls. They try so hard to break out of the little worlds. Der amerikanische Songwriter Tom Waits besingt die Brooklyn Girls, Mädchen aus Brooklyn, die in den Zügen sitzen und sich wünschen, aus ihrer kleinen Welt auszubrechen. Neben mir sitzt Bridie, blond, Mitte 30, im Business-Outfit. Sie war eins, ein Brooklyn-Girl, und sie hat es geschafft. Raus aus der kleinen Welt, rein ins erfolgreiche Leben. Bridie hat an einer guten Uni studiert, erzählt sie mir. Jetzt arbeitet sie für eine internationale Firma. Doch jeden Tag bringt der Downtown-Train sie zurück nach Brooklyn. I love the subway. Oh, ich liebe die U-Bahn. Ich bin seit 5 Monaten wieder zurück in New York. Vorher bin ich ein bisschen gereist, im mittleren Westen, Milwaukee, Colorado und der ganze Rest. Aber weißt du, was ich am meisten vermisst habe? Die öffentlichen Verkehrsmittel. Autofahren ist so eine Zeitverschwendung. Bridie liebt New York, erzählt sie mir, auch wenn die Stadt manchmal böse sein kann, vor allem im Untergrund. Ich schaue sie an, frage mich, was sie meint. I'll tell you a crazy subway story. The next stop, you have to get off. Okay. Bridie will mir eine verrückte U-Bahn-Geschichte erzählen, sagt sie, aber nicht hier, nicht im Zug. Wir steigen aus, mitten in Brooklyn. Die weiterfahrende U-Bahn donnert an uns vorbei. One night 5 years ago, I was riding the 123 train up to Harlem. Vor 5 Jahren war ich nachts unterwegs, bin mit der U-Bahn hoch nach Harlem gefahren. Dann bin ich ausgestiegen und die Treppe raufgegangen und ich musste dringend auf die Toilette. Weil es nichts gab, habe ich mich schnell in eine Ecke auf dem Bürgersteig gehockt und ja, dann kamen 3 Typen und einer hat mich hochgezogen, mich umgedreht und mich auf dem Gehsteig vergewaltigt, während die anderen zugeschaut haben. Und dann sind sie gegangen. Ich kann kaum antworten, schaue Bridie an. Diese selbstbewusste und fröhliche Frau, die gerade gesagt hat, dass sie U-Bahn-Fahren liebt, erzählt mir, einer völlig Fremden, diese grausame und sehr persönliche Geschichte. Ich habe erst vor kurzem angefangen, darüber zu reden und vielleicht erzähle ich dir das gerade alles nur, weil ich heute eine Sitzung beim Psychologen hatte. Aber weißt du, wenn ich Leuten davon erzähle, dann erzählen die mir meistens auch Dinge, die ihnen hier in der U-Bahn passiert sind. Ich kann dir den ganzen Tag sagen, dass ich die U-Bahn liebe, weil ich liebe die U-Bahn. Aber ja, ich bin niemals zu dieser Station in Harlem zurückgekehrt. Es gibt immer 2 Seiten der Medaille. Bridie verabschiedet sich, geht die Treppen rauf in die Stadt da oben und lässt mich nachdenklich, berührt und aufgewühlt zurück. Ihre Geschichte zeigt so deutlich auf brutale Weise die 2 Seiten dieser Stadt. Das freundliche, funktionale, zuverlässige auf der einen, das dunkle, gefährliche und angsteinflößende auf der anderen Seite. Ich schaue mich um, sehe am Ende des Bahnsteigs einen Wachmann. Das beruhigt ein bisschen, aber Bridies Geschichte hat mir gezeigt, dass es im New Yorker Untergrund keine vollständige Sicherheit gibt. Der nächste Zug bringt mich zurück Richtung Manhattan. Nach Bridies Geschichte will ich schnell raus aus der U-Bahn, hoch in die nächtliche Stadt. This is Grand Central, 42nd Street. Transfer is available. New York bei Nacht, die Hochhäuser glitzern, die Konsumtempel leuchten. Hier oben ist New York hektisch, laut, ein bisschen getrieben, auch jetzt am späten Abend. Ich laufe durch die Straßen und aus meinen Kopfhörern erklingt nun dieses Lied. Don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. Fremd sein mitten in New York. Dieses Gefühl besingt Weltstar Sting in seinem Lied Englishman in New York. Einsam wandert der englische Sänger oder Alien, wie Immigranten hier in New York genannt werden, durch die Straßen auf der Suche nach Gleichgesinnten. Das erste Jahr hier war definitiv echt hart, weißt du. Du kommst hierher und kennst vielleicht 2, 3 Leute, aber die haben ja auch ihre eigenen Freunde und dann muss man sich halt selbst Freunde suchen. Das wird aber ja nicht einfacher, je älter du wirst. Irgendwann ist man es nicht mehr gewohnt, Freunde zu finden. Also musst du ausgehen, Leute ansprechen. Gary Ellis oder Guess, wie er sich nennt, ist genau so ein Englishman in New York. Und gerade steht er mit einem natürlich englischen Bier in der Hand vor einem englischen Pub in der East Side von New York. Guess ist Anfang 30, schmal, gekleidet in Jeans und Hemd. Er trägt die rötlichen Haare zu einer verwuschelten Beatles-Frisur. Er sieht jünger aus, als er ist, lacht viel. Vor 6 Jahren ist er nach New York gekommen als Sänger einer Band und wollte eigentlich gar nicht lange bleiben. Ich bin mit meiner Band für ein paar Auftritte nach New York gekommen. Der eine war gut, der andere schlecht. Dann sind wir in eine Kneipe und wollten unsere Sorgen in Alkohol ertränken, hier in der Lower East Side. Tja, und dann traf ich meine zukünftige Frau. War alles ein bisschen schäbig, aber am Ende sehr romantisch. Auch wenn Guess hier in der Stadt die Frau gefunden hat, die er liebt, die Einsamkeit, das Fremdsein, all das kennt er. Und auch er hat sich Gleichgesinnte gesucht. Andere Englishmen, andere Briten, die hier im Big Apple gestrandet sind. Einmal im Monat treffen sie sich, meistens in dieser Kneipe. I'm hosting tonight. I would not normally get involved with any kind of. Heute Abend bin ich hier der Gastgeber. Ich würde vielleicht normalerweise nicht mehr zu diesen Treffen gehen, aber als ich zum ersten Mal hier in New York war und niemanden kannte, wurde ich verrückt, weil ich nur meine Verlobte hatte und sonst niemand. Und dann ist es irgendwie eine ganz natürliche Sache, dass man sich Gleichgesinnte sucht, andere Engländer, damit man sich ein bisschen mehr zu Hause fühlt in einer sehr fremden Welt. Und genau das gebe ich den Leuten jetzt hier zurück. Guess ist angekommen in New York, möchte hier jetzt nicht mehr weg. Tja, jetzt ist es mein Zuhause. Ich bin offiziell ein Amerikaner. Ich habe einen Pass, meine Tochter ist hier geboren und damit ist sie Amerikanerin. Also ist es zu Hause, ein stinkendes, heißes, schwitzendes Zuhause, was manchmal echt schmutzig ist. Aber zu Hause eben. Wobei, vielleicht nur für den Übergang. England ist natürlich meine echte Heimat. My real home still in England, obviously, but the current home is it. Ich stoße noch einmal mit Guess und den anderen Engländern im Pub an, trinke mein englisches Bier leer und mache mich auf den Weg zur nächsten U-Bahn-Station. Rambling out of the Wild West, leaving the towns I love the best. Thought I seen some ups and downs till I came into New York town. People going down to the ground. Buildings going up to the sky. Durch meine Kopfhörer schallt Bob Dylan, der mit Gitarre und Mundharmonika von seinen ersten Tagen im kalten, winterlichen New York erzählt. Kalt ist es auch heute und wie Bob Dylan steige ich in der New Yorker East Side wieder runter in den Untergrund, in diese ganz andere Welt. Eine feuchte, viel wärmere Luft schlägt mir entgegen. New York Times said it was the coldest winter in 17 years. I didn't feel so cold then. Talking New York, das sprechende, erzählende New York, so heißt das Lied von Bob Dylan. Und hier unten an der Haltestelle Lexington Avenue hat die Stadt gerade sehr viel zu erzählen. Ein bunter Haufen Künstler hat sich in der U-Bahn-Station versammelt. Wie auf einem kleinen unterirdischen Marktplatz stehen, sitzen und tanzen die rund 20 Menschen unterschiedlichen Alters und haben ein großes Publikum angezogen. Sie halten Schilder hoch, Free the Music steht da drauf, befreit die Musik und We are New York, wir sind New York. Sie sehen ernsthaft und gleichzeitig ein bisschen verrückt aus. Ich bleibe stehen, höre ihnen zu und versuche zu begreifen, warum sie hier sind. Was hier passiert? Gestern ist einer von uns, ein Straßenmusiker, der hier in der U-Bahn legal aufgetreten ist und ein paar Fans um sich hatte. Dieser Musiker ist plötzlich verhaftet worden, während etwas völlig Legales getan hat. Und deswegen sind wir hier heute Nacht, um als Gemeinschaft der Straßenkünstler gegen diese Verhaftung zu protestieren. Matthew ist ein schmaler junger Mann, Anfang 30 mit Brille und buntem Hemd, U-Bahn-Musiker. Er hat seine Violine mitgebracht, um hier heute für die Freiheit der New Yorker U-Bahn-Musiker zu demonstrieren. Denn Musik, Kunst, Theater, dafür ist der New Yorker Untergrund bekannt. Hier zu spielen ist legal und ja, sogar legendär, sagt Matthew. Riding the subway is not always easy, but writers highlight music as. U-Bahn zu fahren ist nicht immer so cool, aber die Musik hier unten macht es für viele zu einem echten Highlight. Vor allem in Stationen wie hier gibt es eigentlich keinen Moment ohne Musik. 24 Stunden wird hier performt. U-Bahn ohne Musik, hier in New York, boah, das wäre furchtbar deprimierend. Ich würde dann selbst nicht mehr mit der U-Bahn fahren. It would be a depressing experience, and just as a New Yorker, I would not ride the subway as much. Hier unten brodelt die Kreativität dieser Stadt. Und diese bunten Menschen um Matthew formen die kreative Szene New Yorks. Well, I got a harmonica job, begun to play, blowing my lungs out for a dollar a day. I blow it inside out and upside down. The man there said he loved my sound. He's raving about it. He loved my sound. Dollar a day is worth. Warum der junge Musiker verhaftet wurde, das weiß hier keiner so genau. Matthew und die anderen ziehen weiter. Nur ein älterer Musiker mit Bart spielt unermüdlich weiter. Mittlerweile ist es spät geworden. Die Uhr am Bahnsteig zeigt 10:30. Der Zug, in dem ich stehe, ist trotzdem voll. Jetzt ist es ein anderes Publikum. Jünger, aufgedrehter, nicht die müden Gesichter, die gerade von der Arbeit kommen. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Die Wild Side, die wilde Seite, die will Musiklegende Lou Reed in New York gefunden haben. Und auch ich will es kennenlernen, dieses wilde, feiernde New York, das seine Sorgen für einen Moment vergisst. Neben mir im Zug steht Steven. Er trägt einen Anzug, ist so um die 40. Gemeinsam mit seinem Freund will er feiern gehen. Und als ich ihn frage, wo er hinfährt, gibt er keine Antwort, sondern lädt mich ein, mitzukommen. Jetzt sind wir im Meatpacking District im Westen von New York in einem Coffeeshop und ich bin ein bisschen verwirrt. Hier soll New York wild sein? Hier gibt es Kaffee und Bagel. Das ist nicht wild. Plötzlich taucht eine junge Frau im Coffeeshop auf. Sie trägt High Heels und ein Headset und sagt, wir sollen mitkommen. Steven zwinkert mir zu und dann öffnet sich eine Tür in der Wand, die ich vorher gar nicht bemerkt habe. Dahinter eine Bar. Wenn ich Gäste habe hier in New York, dann ist das einer meiner Lieblingsorte. Hier kann ich sagen, komm, wir trinken einen Kaffee und plötzlich sind wir in der Bar hinter der versteckten Tür. So wie bei dir gerade. Hier bist du plötzlich im Jahr 1934, kannst einen guten Cocktail trinken und was essen und das ist der perfekte Einblick in das alte New York. Dann machst du die Tür auf und bist draußen wieder im neuen New York. Das alte New York, das hinter der versteckten Tür liegt, ist dunkel, in Rottönen gehalten, voll mit Menschen, die Cocktails trinken, Telefonnummern austauschen und sich zur Swingmusik hin und her bewegen. Die Bar wirkt altmodisch und modern zugleich, wie aus der Zeit gefallen. Ich glaube, das ist hier so, wie sich die Leute die Prohibition in den 30er Jahren vorgestellt haben. Vielleicht stimmt das nicht ganz. Ich glaube, damals war es weniger luxuriös. Aber so stellen es sich die Leute halt vor. Das hat hier alles so etwas Geheimnisvolles, ja Untergründiges. Die Leute glauben, sie sind an einem geheimen Ort. Die Prohibition in Amerika, das absolute Verbot von Alkohol, galt von 1919 bis 1933 und ist damit längst Geschichte. Doch hier lebt sie heute Abend. Geheime Bars, sogenannte Speakeasies. Damals aus reiner Not entstanden, weil Alkoholkonsum und Ausschank verboten waren, erst vor wenigen Jahren als Inntreffpunkt für das Nachtleben wiederentdeckt. Bars wie diese hier, die sich Bathtub Gin, also Badewannen-Gin nennt, spielen mit der Geschichte, aber auf New Yorker Art. Übertrieben, cool und so, dass hier jeder ein bisschen Theater spielen kann. Hinter der Theke steht Alex, der Barchef. Er trägt ein blütenweißes Hemd und eine bodenlange Schürze. Er liebt diesen Ort, sagt er, während er mir einen Cocktail mixt. What is the energy of the people? Since we open, die Energie der Leute hier ist unglaublich. Die sind alle sehr offen und vor allem lieben sie Cocktails. Und weil es ja eine geheime Bar ist, kommen die Leute mit Absicht hierhin, eben weil es speziell ist und es gute Cocktails gibt. Und das ist natürlich das Coolste für einen Barkeeper wie mich. The bartenders and the cocktails, so that's amazing for any bartender. Alex stellt mir einen Drink auf die Theke, gemixt aus Gin, edlem Tonic, Limette, Orange und Lavendel. Er schmeckt bittersüß und ich merke sofort den starken Alkohol. Ich schaue mich um, immer noch wird es voller. In der Mitte des Raumes stehen zwei glänzende Messingbadewannen. Der Name Bathtub Gin, also Badewannen-Gin, geht auch zurück auf die Zeit der Prohibition. Damals war es echt schwer, Alkohol und vor allem guten Alkohol zu bekommen. Also haben die Leute ihren eigenen Gin gemacht, in der Badewanne, also Badewannen-Gin. Heute sind die Namensgeber der Bar die Badewannen leer, sind nur noch Deko. Der Gin kommt hier aus Flaschen, die teuer aussehen und im schummrigen Licht leicht bläulich schimmern. Ob hier wilde Sachen passieren, frage ich Alex. Er lacht und gibt eine typisch New Yorker Antwort. When you are in a bar, what happened at the bar stays at the bar, right? Ach, weißt du, alles, was hier passiert, bleibt auch hier. Steven und sein Freund tanzen mittlerweile zu Swing-Musik. Ich winke ihnen noch einmal zu und trinke mein Glas leer. Der starke, bittere Gin hat mich müde und wach zugleich gemacht. I said, hey, honey. Take a walk on the wild side and the colored girls say do-do-do-do-do-do-do-do-do. Draußen vor der Tür atme ich die kalte Nachtluft ein. Auch jetzt, kurz vor Mitternacht, ist New York immer noch nicht zur Ruhe gekommen. Langsam gehe ich Richtung U-Bahn und denke an das, was mir die Stadt heute Nacht gezeigt hat. Bridie, Gas, Matthew, Steven und Alex, sie alle sind ein Teil New Yorks. Offen, freundlich, selbstbewusst, ein bisschen verrückt, verdammt positiv und dabei immer ein bisschen melancholisch. Ihre Geschichten haben mich fast zum Weinen, zum Lachen und zum Trinken gebracht. Und sie haben mir gezeigt, was diese Stadt, was New York ausmacht und warum es so viele Lieder über sie gibt. Müde lehne ich den Kopf an die Scheibe der U-Bahn, stecke die Kopfhörer in meine Ohren. Unermüdlich fährt die New Yorker U-Bahn durch die Nacht und nimmt mich mit. Stand clear of the closing doors, please. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.